Mein Vaterland, anfangs habe ich dich nicht beachtet, sah, wie dich jeder hänselte und beleidigte. Ganz allein und verlassen warst du, bis ich deine Schönheit endlich erblickte. Und nun lass ich nie wieder zu, dass sie dir Schmerz zufügen. Hörst du? Hör auf dein Herz, ich bin bei dir, denn du bist mein Vaterland. Ich kenn keinen Schmerz, denn du bleibst hier, ich gebe dich nie mehr wieder. Hast du mal Stress, steh ich zu dir, denn ich werd dich nie verraten. Geht es dir schlecht, weil du verlierst, werd ich deine Feinde schlagen. Hör auf dein Herz, ich bin bei dir, denn du bist mein Vaterland. Ich kenn keinen Schmerz, denn du bleibst hier, ich gebe dich nie mehr wieder. Hast du mal Stress, steh ich zu dir, denn ich werd dich nie verraten. Ich geh nie weg, bis ich krepier, du bist meine große Liebe. Du bist der Boden, wo ich stehe, eine Spur, auf der ich gehe. Ich bin nirgends wirklich sicher, einzig nur in deiner Nähe. Tanze ich mal aus der Reihe, bringst du mich wieder auf Linie. Alle Menschen um dich rum sind für mich wie eine Familie. Du bist immer für mich da, auch wenn die Leere mich erdrückt. Brauche ich mal meine Ruhe, kehre ich zu dir zurück. Dein natürlicher Duft ist die Erfüllung meiner Träume, die Wiege meines Wesens, sowohl früher als auch heute. Von deiner Schönheit gibt es tausende Verse und Geschichten. Viele wollen sie verfälschen, doch die werden wir vernichten. Fremde wollen dich vergewaltigen, verschmutzen und begraben. Doch wir antworten mit Blut für alle Lumpen, die es wagen. Deine Reinheit präsentiert die Stärke unseres Erbes. Aus deinem Schoß entspringen die stärksten Männer Mutter Erdes. Mein Vaterland, du bliebst auch dann, als alle mich verließen. Die Einsamkeit mich quälte und ich am Fallen war in Tiefen. Du hieltest mich, du lehrtest mich, den Rassenraum zu lieben. Durch dich fühle ich mich reich, würde ich alles auch verlieren. Deine Sprache ist einmalig, deine Wurzeln sind veredelt. Tausend Jahre Deutschland sind in deinen Spuren verewigt. Ist egal, dass du so alt bist und ich würde dich auch noch lieben, wenn die Erhebungen sich verändern oder die Erdplatten verschieben. Und halten sie dein wahres Antlitz noch verborgen, bist du die Bär, die überleben und verbannt sind an die Sorgen. Machen sie dich krank durch unsere Parasiten, werde ich dich pflegen und die Dunkelheit besiegen. So fruchtbar wie du bist, ist doch deine Kälte tödlich. Aber starke Völker haben Angst in deiner Welt nicht nötig. Der Raum für unseresgleichen und genauso wird's auch bleiben. Den Virus Europas werden wir aus unserem Breiten schmeißen. Du bist es wert zu kämpfen und ich sterbe für dein Bleiben. Das ist wahre Treue, diese werde ich dir beweisen. Hör auf dein Herz, ich bin bei dir, denn du bist mein Vaterland. Ich kenn keinen Schmerz, denn du bleibst hier, ich gebe dich nie mehr wieder. Hast du mal Stress, steh ich zu dir, denn ich werd dich nie verraten. Geht es dir schlecht, weil du verlierst, werd ich deine Feinde schlagen. Hör auf dein Herz, ich bin bei dir, denn du bist mein Vaterland. Ich kenn keinen Schmerz, denn du bleibst hier, ich gebe dich nie mehr wieder. Hast du mal Stress, steh ich zu dir, denn ich werd dich nie verraten. Ich geh nie weg, bis ich krepier, du bist meine große Liebe.